بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Alles hoch gebet Allah, dem Herrn der Welten, und Allahs Gebete seien von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir beginnen mit einem neuen Kapitel heute, und zwar mit Babun fi Ahkami Salatil Jumu'ah. Es geht um die Regelung in Bezug auf das Freitagsgebet. Erstens einmal, der Freitag, Al-Jumu'ah auf Arabisch, kommt vom Wort Jama'a, und Jama'a bedeutet versammeln. Das ist sozusagen das Gebet, an dem sich die Leute alle versammeln. Nachdem es in einer Stadt zum Beispiel 10 verschiedene Moscheen gibt, wie zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, gab es zum Beispiel die Azaine Moschee, dann gab es die Moschee in Quba und so, aber zum Freitag dann haben dann sich alle in der Prophetenmoschee versammelt. Und in anderen Moscheen hat nichts stattgefunden. Also ist der Sinn, dass die Leute der Stadt oder des Dorfes sich in einer Moschee versammeln, wenn dies möglich ist. Deswegen Jumu'ah, das ist sozusagen der Tag der Versammlung. Und es ist auch ein islamischer Name. Das heißt, der Islam hat diesen Tag, diesen Namen gegeben. Al-Jumu'ah, auf Arabisch zumindest. Und es ist natürlich von den Wochentagen, der Freitag ist der beste Tag von den Wochentagen her. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte in As-Sahihain, As-Sahihain sind die zwei Sahih-Werke, damit meint man erstens einmal das eine Werk von Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, rahimahullah, der in sein Werk Hadithe aufgenommen hat, unter der Voraussetzung, dass sie alle Sahih sein müssen. Und ebenfalls Imam Muslim rahimahullah hat auch in seinem Sahih-Werk nur Hadithe aufgenommen, die Sahih sein müssen. Also das mag sich vielleicht jetzt für manche Leute seltsam anhören, aber es gibt die meisten Hadith-Sammler haben das nicht als Voraussetzung gemacht. Ja? Die meisten Hadith-Sammler, die haben auch Hadithe aufgenommen, die nicht Sahih sind. Ja? Und der Gesandte Allah sagte eben in diesen, und dieser Hadith ist bei diesen beiden überliefert, min afdali ayyamikum yawmul jum'ah. Der Freitag gehört zu euren besten Tagen. Wa alaikum salam. Und ebenfalls sagte der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, nahnu al-akharun al-awwalun as-sabiquna yawm al-qiyamah bayda annahum utu al-kitaba min qablina thumma hadha yawmuhum alladhi farad Allahu alaihim فاختلفوا فيه فهدانا الله له السلام والناس لنا فيه تبع. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls in einem Hadith bei Bukhari und bei Muslim, wir sind die Letzten und doch die Ersten, und wir sind die Vorauseilenden am jüngsten Tag, obwohl ihnen das Buch vor uns gegeben worden ist. Außerdem ist dies der Tag, den Allah ihnen zur Pflicht gemacht hat oder ihnen auferlegt hat. Und dann waren sie sich uneinig, und so hat uns Allah zu diesem Tag geleitet, und die Leute folgen uns dann hiernach. Also wir sind am Freitag, also wie es in anderer Version heißt bei Sahih Muslim, Adallallahu anil jum'ati man kana qablana fakana lil yahudi yawmus sabti wa kana lil nasara yawmul ahad. فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا فَهَدَانَا لِيَوْمِ الْجُمْعَةِ. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, Allah hat diejenigen vor uns vom richtigen Weg abgebracht oder in die Irre geleitet, was den Freitag angeht. Die Juden haben dann den Samstag bekommen, die Christen den Sonntag, und dann hat Allah uns hervorgebracht und hat uns zum Freitag geleitet. Also das ist der Freitag, ist der Tag, der beste Tag der Woche, den Allah subhanahu wa ta'ala auch den Leuten vor uns vorgeschrieben hatte, aber sie sind dann sich uneinig geworden mit diesem Tag, und dann haben sie einen anderen Tag dadurch bekommen. Über den Freitag gibt es viele Vorzüge, die überliefert worden sind über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, und dazu gehört es, dass er sagte, as-salatu al-khams wal-jum'ati ila al-jum'ah kafaratun lima baynahunna ma lam tughshal kaba'ir. Das heißt, wer regelmäßig die fünf Gebete verrichtet und das Freitagsgebet verrichtet, dann sind diese Taten eine Sühne für die Sünden, die man gemacht hat, solange man keine großen Sünden begeht. Also Allah subhanahu wa ta'ala vergibt den gläubigen Menschen, solange er sich an seine Pflichten hält, vergibt er ihm die kleinen Sünden. Aber wenn er große Sünden begeht, dann wird es problematisch. Der Freitag ist auch derjenige Tag, über den der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, fihi khuliqa Adam. Das heißt, das ist der Tag, an dem Adam erschaffen worden ist. Das ist der Tag, an dem Adam ins Paradies eingehen durfte. Und es ist auch der Tag, an dem Adam aus dem Paradies rausgehen musste. Und es ist auch der Tag, an dem Allah subhanahu wa ta'ala die Taube von Adam angenommen hat. Und Freitag ist auch der Tag, an dem der jüngste Tag beginnen wird. Und Freitag ist auch der Tag, an dem Adam auf die Erde gehen musste. Und es ist, wie gesagt, also es gibt, manche Gelehrte haben gesagt, der Tag von Arafat ist der beste Tag. Und andere haben gesagt, der Freitag ist der beste Tag. Und man kann natürlich das sehr leicht in Einklang bringen. Der Freitag ist der beste Tag der Woche. Und Arafat ist der beste Tag des Jahres. Genauso wie der Laylatul Qadr die beste Nacht des Jahres ist. So, Allah hat diesen Tag für uns zu einer Möglichkeit gemacht, zu einer Wasila gemacht, durch die wir Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen können. Es findet dort eine Khutba statt, eine Predigt, um die Menschen daran zu erinnern, nachdem sie 6 Tage in der Woche vielleicht den Diesseits hinterhergerannt sind, und jetzt an diesem Freitag erinnert der Khatib, derjenige, der die Predigt hält am Freitag, einen daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der einem diese ganzen Gunsterweisungen zur Verfügung gestellt hat und dass wir ihm eigentlich danken müssen. Und deswegen gibt es auch dieses Freitagsgebet in der Mitte des Tages, damit die Menschen sich alle in einer Moschee versammeln. Und liebe Geschwister, ebenso hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran klar und deutlich dazu aufgerufen, dass es die Pflicht eines Muslims ist. Aber für wen es genau Pflicht ist und so, das werden wir noch sehen, inshallah. Aber es die Pflicht eines Muslims ist, am Freitagsgebet teilzunehmen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Al-Jumu'ah, also eine ganze Surah wurde Al-Jumu'ah genannt, Ya ayyuhal ladhina amanu, o die ihr glaubt. Also hier ist jeder Mensch angesprochen, der sich als Gläubiger fühlt. Idha nudia lissalati min yawmi al-Jumu'ati fas'au ila dhikrillah. Wenn zum Freitagsgebet oder wenn zum Gebet am Freitag gerufen wird, fas'au ila dhikrillah, dann begebt euch zum Gedenken Allahs. Zum Dhikr. Begebt euch zum Dhikr, das Gebet, die Khutbah. وَذَرُوا الْبَيْعُ Und unterlasst den Handel. Dies ist besser für euch. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Wenn ihr es nur wüsstet. Und genauso, liebe Geschwister, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas zur Pflicht gemacht hat und sich dadurch große Belohnungen ergeben, wenn man es einhält, wie zum Beispiel, dass einem die kleinen Sünden vergeben werden, umgekehrt genauso, wenn man dann diese Pflicht unterlässt, umso schlimmer ist das. Umso schlimmer ist das. Wie beim Gebet. Auf der einen Seite, jemand, der die 5 Gebete verrichtet, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dem verspricht Allah, dass er ins Paradies eingehen wird. Aber auf der anderen Seite, der die 5 Gebete nicht verrichtet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn als Ungläubigen bezeichnet. Ja? Und das ist immer so, wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine Pflicht auferlegt, dann gibt es dafür auch besonders viele Belohnungen. Und wenn man es dann unterlässt, dann gibt es dementsprechende Abrechnung. Und bezüglich des Freitags sagte der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wasallam zum Beispiel, لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَضْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَطْبَعَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَفِي رِوَايَةَ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, sinngemäß, wenn die Leute nicht aufhören, die Freitage zu unterlassen, das Freitagsgebet zu unterlassen, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihre Herzen versiegeln und dann werden sie zu den Unachtsamen gehören. Was bedeutet das, zu den Unachtsamen zu gehören? Es bedeutet, wenn man erinnert wird, dann nutzt die Erinnerung nichts mehr und das Herz ist wie gestorben und es nutzt nichts mehr, wenn man ihn zum Guten ermuntert. Er bewegt nichts mehr an sich. Ja? er bewegt sich nicht mehr zum Guten, sondern das, wie man sagt, es kommt dann ein Ohr rein und beim anderen Ohr raus. Das sind die Leute, die unachtsam sind. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hat diesen Tag verherrlicht und hat diesen Tag als etwas Besonderes empfunden und hat an diesem Tag Ibadat gemacht, die man nicht an anderen Tagen macht. Und es gibt also Dinge, die man speziell am Freitag macht. Und zum Beispiel hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Fajr-Gebet, am Morgengebet, die beiden Suren Alif Lam Mim Tanzil, das ist Surat As-Sajda, hat er gelesen in der ersten Raka, und Hal Ata Ala Al-Insani Hinu Min Ad-Dahr, das ist Surat Al-Insan, in der zweiten Raka gelesen. Und das ist also relativ lang, sagen wir mal, weil Surat As-Sajda geht 3 Seiten ziemlich genau und Hal Ata Ala Al-Insan geht ungefähr 2 Seiten. Ibn al-Qayyim rahimahullah überliefert über seinen Lehrer Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dass er sagte, dass der Gesandte Allah sallam, oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese beiden Suren am Freitag Fajr am Freitag gelesen hat, weil sie über Dinge sprechen, die auch am Freitag passiert sind oder passieren werden. Unter anderem beinhalten die Suren die Schöpfung Adams. Es beinhaltet die Erwähnung, dass wir eines Tages auferweckt werden und dass wir versammelt werden. Und all dies ist am Freitag. Ja? Als wollte uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam daran erinnern, was an diesem Tag alles an besonderen Sachen geschieht. Weitere Vorzüglichkeiten. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Man irtasala yawm al-jum'a wa ghassal وبكر وابتكر وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. Der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم sagte, wenn man am Freitag sich wäscht, und manche sagen mit dem Waschen ist hier gemeint von der Janabe, und sich früh zur Moschee begibt und sich damit den Imam nähert, also nahe zum Imam kommt und ihm zuhört, ihm lauscht, so bekommt er für jeden Schritt, den er tut, die Belohnung, als hätte er ein Jahr lang gefastet und ein Jahr lang nachts gebetet. Des Weiteren, liebe Geschwister, was zum Freitagsgebet gehört, ist, dass man am Freitag sehr oft den Segensgruß über den Propheten sallallahu alaihi wasallam aussprechen soll. Denn er sagte sallallahu alaihi wasallam: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة. Das heißt, sprich den Friedensgruß, dieses Gebet für mich am Freitag oft aus. Ja? Dieser Hadith ist bei Ibn Majah und auch anderswo überliefert. Und damit die Leute auch wirklich am Freitagsgebet teilnehmen müssen oder teilnehmen werden, so ist es verboten für jemanden, sobald die Sonne sich geneigt hat, das heißt, sobald die Dhuhr-Zeit eingetroffen ist, zu verreisen. Ja? Es sei denn, man wollte irgendwohin verreisen, wo ebenfalls ein Freitagsgebet stattfindet. Ansonsten, sobald die Sonne sich geneigt hat, gilt es als Verbot und man muss da bleiben, dem Freitagsgebet lauschen. Und vorher darf man verreisen, wenn man natürlich nicht verreist, um dem Jum'a-Gebet aus dem Weg zu gehen. Genauso wie man nicht bei der Hajj am 12. Dhul-Hijjah Mina verlassen darf, nur am 13. nicht da zu sein, weil man diese Sunna nicht umsetzen möchte. Des Weiteren gehört zu den besonderen Ereignissen am Freitag das Freitagsgebet selbst. Und dieses Freitagsgebet selbst gehört zu den Pflichten des Muslims, auf die der Gesetzgeber auf die der Gesetzgeber sehr viel Wert legt. Deswegen, wenn man dieses Gebet unterlässt, ohne einen rechtmäßigen Grund, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala einen das Herz versiegeln. Und des Weiteren, was auch zu den Besonderheiten am Freitag gehört, ist, dass man, wie wir gerade eben hingedeutet haben, Ghusl macht und sich reinigt. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Man tawadda yawm al-jum'a فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer am Freitag Wudu macht, sich fürs Gebet Wudu macht, ja, das ist gut und wunderbar. Aber wer Ghusl macht, so ist Ghusl besser. Ja. Und dieser Hadith beweist was? Der beweist, dass Ghusl eine Sunna ist am Freitag und dass es eben keine Pflicht ist. Und dieser Ghusl gilt für jeden, der am Freitagsgebet teilnehmen möchte. Egal, ob es ein Mann ist oder eine Frau ist. Und was auch, also diese Sunna ist eine Sunna Muakkada, sogar dass manche Gelehrte gesagt haben, dass eine Pflicht ist, aufgrund von anderen Überlieferungen. Und natürlich, der Sinn dieses Russels ist unter anderem auf jeden Fall, dass man sauber ist und dass man keine Gerüche an sich hat, die den Nebenstehenden irgendwie aus der Konzentration bringen könnten. Denn ihr wisst ja, dass sogar wenn man Zwiebel gegessen hat und man diesen Zwiebelgeruch von sich gibt oder Knoblauch oder Schnittlauch, dann darf man ja auch nicht in die Moschee kommen. Und ebenso, wie gesagt, deswegen soll man auch rein sein und sauber sein. Und nicht nur das, sondern sich parfümieren, sogar für das Freitagsgebet. Und das gilt natürlich nur für den Mann und nicht für die Frau, denn für die Frau ist es verboten, dass sie das Haus verlässt, wenn sie parfümiert ist, sodass eben andere Leute sie riechen können. Zu den Eigenschaften des Freitags gehört, dass man am Freitag sich beeilen soll zum Freitagsgebet und möglichst früh kommen soll. So früh man kann. Wenn man ankommt, dann je früher man ankommt, desto größer ist die Belohnung. Weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, dass man, wenn man zur ersten Stunde kommt, also er hat die Zeit vor dem Jumu'ah bis zu Salat al-Jumu'ah in 5 Teile geteilt. Und nach der Mehrheit der Gelehrten beginnt diese 5 Teile wann? Sobald die Sonne aufgegangen ist. Also teilst du die Zeit zwischen Sonnenaufgang und bis der Khatib den Minbar besteigt in 5 Teile ein. Und darüber sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes, dass wenn man zur ersten Stunde kommt, dann ist es so, als hätte man ein Kamel geopfert. Und jeder von uns weiß, wie groß ein Kamel ist. Und ich denke, dass die meisten von uns, wenn überhaupt, die meisten auf jeden Fall, wenn überhaupt, sie mal was geopfert haben für Allah subhanahu wa ta'ala, war es ein Schaf maximal. Ja? Und dann vielleicht noch so 8 Monate, also jung. Ne? Gut, je jünger, das schmeckt auch besser, muss man sagen. Aber trotzdem, eine Kuh ist schon was anderes. Und ein Kamel, liebe Geschwister, ist eben das teuerste von allen. Ja? Also ein Kamel kostet also viel mehr als ein Schaf. Das heißt, wenn du zum ersten Stunde kommst, Allah schreibt dir die Belohnung, als hättest du ein Kamel geopfert für ihn. Und dieses Fleisch würde verteilt an den Muslimen und die Armen, die hätten davon profitiert. Und das ist eine Sache, die kann sich normalerweise niemand von uns einmal die Woche einfach so leisten. Ja. Aber die Belohnung dafür kriegt man, Alhamdulillah. Wenn man zur zweiten Stunde kommt, ist es so, als hätte man eine Kuh geopfert. Und wenn man zur dritten Stunde kommt, dann so, als hätte man einen Bock geopfert, also ein Schaf mit Hörner. Und wenn man zur vierten Stunde kommt, ist es so, als hätte man einen Huhn geopfert. Und wenn man zur fünften Stunde kommt, ist es so, als hätte man ein Ei geopfert für die armen Leute. Und dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim überliefert. Und das war die Ansicht der Mehrheit. Und Imam Malik, rahimahullah ta'ala, er war der Ansicht, dass diese 5 Zeiten beginnen, sobald die Sonne neigt. Das heißt, er sagte, wenn Dhuhr beginnt um 12.30 Uhr, dann, und der Khatib zum Beispiel um, sage ich mal, 10 vor 1 den Minbar besteigt, dann sind das 20 Minuten. Dann sagte er, dies werden dann in 4er Minuten geteilt. Ja? Aber die Mehrheit sagt, es beginnt ab dem Sonnenaufgang. Aber es ist nicht einfach so, dass man machen kann, was man will, sondern zum Iman gehört es, dass man auch das umsetzt. Und also, dass man auch umsetzt und versucht, früh zu kommen. und das nicht auf die leichte Schulter nimmt, dann ist es ja klar, wenn ich mir auf die leichte Schulter nehme und immer versuche zu kommen, während der Khatib gerade vielleicht reinkommt in die Moschee, dann, liebe Geschwister, geht man der Gefahr hinaus, dass man sein Freitagsgebet vielleicht verpasst oder teilweise verpasst, wie viele Leute, die, mehr oder weniger absichtlich nicht am Anfang der Khutba da sind. Davon gibt es genug Leute, besonders in den Ländern, wo der Freitag sowieso frei ist. Und da kommen sie dann trotzdem erst, wenn der Khatib schon längst angefangen hat. Der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sagte, لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. Das heißt, sinngemäß, wenn man immer zu spät kommt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala auch im Jenseits einen immer zu spät kommen lassen. Und in einer Überlieferung, wenn man immer zu spät kommt und dadurch nicht in die erste Reihe kommt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala einen auch in der Hölle hinten gehen lassen. Hinten in der Hintenreihe reingehen lassen. Ja? Und der Hadith ist bei Sahih Muslim und bei Abu Dawud und bei anderen überliefert. Also die Sache ist einfach, wenn wir glauben daran, dass wir dafür Belohnung bekommen von Allah, dann werden wir auch das umsetzen. Des Weiteren, liebe Geschwister, wenn man also früh zur Moschee gekommen ist, dann soll man entweder Koran lesen, also nachdem man natürlich zwei Rakat gebetet hat und sich hingesetzt hat und auf den Khatib wartet, soll man Koran lesen oder Gebete verrichten, bis der Imam eben kommt. Und wenn der Imam dann kommt, dann hört man ihm gut zu. Denn wenn man nicht zuhört, dann ist man Sünder. Wenn man nicht zuhört, ist man ein Sünder. Und es gibt eine Überlieferung, über die es, mehr als eine Ansicht gibt, ob sie authentisch ist oder nicht. Er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, وَمَنْ لَغَى فَلَا جُمْعَةَ لَهُ. Das heißt, und wer dann also sündigt, in dem Sinne, dass er irgendwas sagt oder mit dem Stein spielt oder wie damals, wenn Kieselsteine waren, oder mit irgendwie mit dem Bart rumspielt oder mit der Kleidung, der فَلَا جُمْعَةَ لَهُ, für den gibt es keinen Freitag. Das heißt, er bekommt nicht die Belohnung des Freitags, die anderen Leute bekommen sollen. Ja? Und deswegen darf man am Freitag auf keinen Fall mit jemand anderes reden, aber darauf kommen wir inshallah noch, gehen wir gleich noch näher darauf ein. Zum Freitag gehört ebenfalls, dass man Surat al-Kahf liest. Am Freitag liest man Surat al-Kahf. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte in einem authentischen Hadith: Man qara'a Surat al-Kahf fi yawm al-Jum'a adaa'a lahu min an-nur ma bayna al-Jum'atayn. Das heißt sinngemäß, wenn man Surat al-Kahf am Freitag liest, dann schenkt Allah subhanahu wa ta'ala einem Licht zwischen diesen beiden Jumu'at. Also eine Woche lang gibt er einem Licht von einem. Und das Licht Allahs ist, oder das Licht des Gläubigen, durch das er sieht, ist dasjenige, dass er eben die Dinge so sieht, wie Allah subhanahu wa ta'ala sie möchte, dass man sie sieht. Man erkennt also das Verbotene als Verbotenes. Man erkennt etwas Gutes als wirklich Gutes und man ist nicht wie die meisten Menschen, bei denen sind die Maßstäbe vertauscht. Ja? Bei denen ist zum Beispiel der Religiöse ist extrem oder der Nicht-Religiöse ist auf dem Weg der Mitte und in vielen anderen Sachen. Ja? Und da sieht man, aber wenn man eben dieses Licht Allahs hat, dann sieht man die Sachen so, wie Allah subhanahu wa ta'ala es von einem gerne hätte, dass man es sieht. Des Weiteren gehört zum Freitag, liebe Geschwister, dass es am Freitag eine Zeit gibt, eine Zeitspanne gibt, die in der Allah subhanahu wa ta'ala das Dua erhört. Abu Huraira radiallahu anhu überlieferte über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Inna fil Jum'ati lasa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah shay'a illa a'tahu iyyah. Er sagte sallallahu alaihi wasallam: Wahrlich, am Freitag gibt es eine Zeitspanne. Egal welcher Diener Allahs, egal welcher Muslim zu diesem Zeitpunkt im Gebet steht und Allah um etwas bittet, so wird Allah es ihm geben. Hierüber gibt es eine authentische Überlieferung in Sunan Abi Dawud, dass mit diesem Freitags, mit dem Zeitpunkt, ein Zeitpunkt gemeint ist, der sich irgendwann einmal am Freitag nach dem Asr-Gebet befindet. Also dieser Zeitspanne, an dem Allah subhanahu wa ta'ala am Freitag einem gewiss den Dua erhört, befindet sich irgendwann mal nach dem Asr-Gebet bis zum Maghrib, weil beim Maghrib dann ist natürlich beginnt der Samstag. Und diese Zeitspanne ist aber eine kurze Zeitspanne und nicht etwa stundenlang, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam eben in einem Hadith bei Sahih Muslim sagte, wa hiya sa'atun khafifa, es ist eine kurze Zeitspanne. Und es gibt andere Aussagen darüber, aber das ist die authentischste, die es gibt. Und der Hadith darüber ist also glasklar. Und deswegen soll man auch am Freitag zu diesem Zeitpunkt viel Dua machen und die Zeit ausnutzen. Aber das macht nur jemand, der wirklich daran glaubt. Denn wenn du glauben würdest, dass genau um 18 Uhr Allah subhanahu wa ta'ala die Toren öffnet für Dua, würdest du es machen. Und du weißt es, dass es auch so ist. Du weißt nur nicht die Zeitspanne. Das heißt eigentlich, wenn du wüsstest, welche große Bedrohung dich erwartet, würdest du die Zeit nach Asr bis Maghrib nur dafür opfern, Dua zu machen. Aber man muss dazu sagen, es ist nicht einfach, dass man Dua einfach so macht. Ja? Genauso wie es nicht einfach ist, plötzlich einmal im Jahr in der 27. Nacht von Ramadan plötzlich die ganze Nacht zu beten. Ja? Das ist eine Sache, die rechtschaffenden Leute sind daran gewöhnt und deswegen fällt es ihnen auch einfach. Zum Freitag gehört, dass es am Freitag eine Predigt gibt, in der Allah subhanahu wa ta'ala gepriesen wird und als der Große Lob priesen wird, in der er gerühmt wird und in der man bezeugt, dass er der Einzige ist und in der man der anbetungswürdig ist und in der man bezeugt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist und in der Khatib die Menschen daran erinnern soll, was ihre Aufgabe in diesem Leben ist. Und zu diesem, es gibt viele Dinge, die zum Freitag gehören. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala in seinem Buch Zadul Ma'ad hat er 133 Sachen aufgezählt, die speziell für den Freitag gelten. Und trotzdem sehen wir leider freitags, dass die Leute nicht etwa alle kommen, wenn der Khatib anfängt, die Khutba zu machen, sondern leider die Leute erst kommen, nachdem der Khatib schon längst angefangen hat. Und manchmal ist der Khatib auf dem Minbar, auf dem Redepodest, auf der Kanzel, und dann denkt man sich, das sind vielleicht 20 Leute, die da sitzen. Und dann natürlich, bis das Gebet begonnen hat, sind die Leute alle da. Und aber wie gesagt, liebe Geschwister, die Belohnung, die einen erwartet, ist unvergleichlich groß mit der Belohnung, die man dann noch bekommt. Dies, wenn man keine Sünde auf sich lädt. Ja? Wir gehen ja davon aus, dass jeder Mensch weiß, wann das Freitagsgebet anfängt. Und leider, die Leute zum Beispiel, was machen sie am Freitag Besonderes? Sie machen am Freitag nichts anderes, als was sie auch an anderen Tagen machen. Und wenn sie frei haben, wie in manchen Ländern, nutzen sie es aus, um lange zu schlafen und um ihre Faulheit auszuleben, anstatt dass sie diesen Tag ausnutzen, um Koran zu lesen, um Allahs zu gedenken, sich zum Freitagsgebet zu begeben. Und ihr seht ja, dass wenn man den Tag wirklich ausnutzen wollte, so beginnt er mit dem Sonnenaufgang, weil da beginnt schon diese erste, eine der fünf Zeiten, bis zum Jum'a. Dann nach dem Jum'a macht man dann meinetwegen seine Qailula, ja, und isst was. Und dann kommt man zum Asr und dann hat man von Asr bis Maghrib wieder Dua-Zeit, weil man da eben diesen Zeitpunkt erwischen will, an der Allah subhanahu wa ta'ala einem das Gebet also erhört. Das muss natürlich nicht in der Moschee sein, kann auch natürlich zu Hause sein, keine Frage. Wenn man also in die Moschee kommt, verrichtet man zwei Raka'at und setzt sich dann hin. Dann kann man so viele Raka'at verrichten, wie man möchte. Denn die vor uns vorausgegangen rechtschaffenden Menschen, wenn sie zum Freitagsgebet gegangen sind, haben sie dann entweder, wie gesagt, Koran gelesen oder Dua gemacht oder Allahs oder Dhikr, oder sie haben einfach Gebete verrichtet. Und deswegen sagte Sheikh al-Islam rahimahullah, am besten ist es, wenn man zum Freitagsgebet kommt, dass man betet, bis der Imam kommt. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte im authentischen Hadith, ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ. Dann soll er eben so viel beten, wie er möchte, wenn man in die Moschee gekommen ist vom Freitagsgebet. Und deswegen, es gibt keine bestimmte Anzahl von Raka'at. Manche beten 10 Raka'at, manche beten 12, manche beten 8 und manche beten weniger als 8. Und deswegen, die allermeisten Gelehrte und Imame sind der Ansicht, dass es keine Sunna Muakkata, keine Sunna Muakkada und keine Sunna überhaupt gibt vor dem Freitagsgebet. Sondern nur, wie gesagt, die 2 Raka'at, bevor man sich hinsetzt, und danach betet man so viele Raka'at, wie man möchte. Aber dass man sagt, eine bestimmte Anzahl, 4 Raka'at oder 5 oder 6 oder was auch immer, all dies, liebe Geschwister, ist nicht von der Sunna. Und sollte es zum Beispiel so sein, dass manche Leute, wie heutzutage, viele Leute denken, es ist eine Sunna, dass man 4 Raka'at betet vor Jum'a, weil viele machen das. In diesem Fall ist es sogar besser, sagt Sheikh al-Islam, dass man die 4 Raka'at nicht verrichtet, damit die Leute lernen, dass es eben keine Sunna ist. Und es ist ja auch keine Sunna, dass man 4 verrichtet, sondern überhaupt, dass man irgendwie Gebete verrichtet. Aber dass alle Leute gleichzeitig aufstehen und vor dem Jum'a und 4 Raka'at verrichten und so etwas, all dies, im Geschwister, ist überhaupt nicht aus der Sunna des Propheten, sondern ist aus der Sunna von Leuten, die danach gekommen sind und haben das neu eingeführt. Insofern, es gibt also keine Ratiba. Beim Dhuhr-Gebet kann man 4 oder 2 Raka'at vorher regelmäßig verrichten, so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gemacht, aber bei dem nicht, beim Jum'a nicht. Dafür, beim Jum'a gibt es danach eine Sunna. Die Sunna nach dem Jum'a, darüber sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, إِذَا صَلَّ أَحَدُكُمُ الْجُمْعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا 4 Raka'at. Wenn jemand von euch das Freitagsgebet verrichtet hat, dann soll er danach 4 Raka'at verrichten. Und in As-Sahihain wieder, bei Bukhari und bei Muslim, heißt es auch, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam 2 Raka'at manchmal verrichtet hat. Und manche Gelehrte fügen diese beiden Hadith zusammen und sagen, wenn du 4 Raka'at verrichten möchtest, oder die 4 Raka'at verrichtest du, wenn du in der Moschee betest. Und wenn du zu Hause betest, dann betest du nur 2 Raka'at. Und über Ibn Umar radiallahu anhu ist überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sogar 6 Raka'at auf einmal verrichtet hat nach dem Jum'a-Gebet. Also 2 und dann 4. Wie dem auch sei, es gibt also keine Sunna vor dem Jum'a, aber es gibt eine Sunna nach dem Jum'a. Des Weiteren, liebe Geschwister, wer zum Freitagsgebet kommt und sich an einen Platz hingesetzt hat, so gehört dieser Platz ihm. Wenn er also kurz weggeht und sein Wudu erneuern muss zum Beispiel, weil er zum Beispiel schon nach Fajr da war und nicht weggegangen ist, oder irgendetwas, dann gehört dieser Platz ihm. Und wenn jemand dann kommt und sich da hinsetzt, hat er das Recht, ihm zu sagen, tut mir leid, ich war zuerst hier, ich bin nur gerade weggegangen, ich möchte mich wieder hier hinsetzen, und dann muss man ihm diesen Platz gewähren. Umgekehrt, was manche Leute machen, darf man überhaupt nicht machen. Manche Leute, sie reservieren sich einen Platz in der Moschee und legen sich einen Stuhl hin oder eine Kopfbedeckung oder was auch immer, ein Buch oder irgendetwas, sodass, wenn sie dann 10 Minuten bevor die Khutbah ankommt, anfängt kommen, dass ihnen der Platz dann gehört, weil sie unbedingt in der ersten Reihe sein wollen. Und dadurch verbieten sie jemandem anderes, der früher da ist, diesen Platz einzunehmen. Und diese Sache also ist absolut nicht erlaubt. Und manche Gelehrte sagen sogar, dass dieses Gebet dieser Person ungültig ist, weil sie sich einen Platz erobert hat, der ihr nicht zusteht. Ja? Und es gibt nämlich diese bekannte Meinungsverschiedenheit mit den Gelehrten, wenn du an einem Platz betest, der dir nicht gehört, also auf einem Platz betest, zu Unrecht, ja, wie ein, zum Beispiel ein Grundstück, das du geklaut hast von jemandem, ob dein Gebet dann dort gültig ist oder nicht, ja, gibt es einige Gelehrte, die der Ansicht sind, dass dieses Gebet dann ungültig ist. Dann gehört zu den weiteren Regelungen am Freitagsgebet, dass wenn man zum Freitagsgebet kommt, während der Imam die Khutba hält, was er nicht sein soll, weil man normalerweise schon vorher da sein soll, weil ihr wisst ja, sobald der Khatib den Minbar besteigt, dann schließen die Engel ihre Bücher und dann wird nicht mehr aufgeschrieben, wer wann gekommen ist, und dann bekommt man eben nicht mehr diese eine von diesen 5 Belohnungen, die wir vorhin gesagt erwähnt haben. Aber sollte es eben passieren, dass man in die Moschee kommt, während der Khatib gerade seine Khutba hält, dann betet man 2 Raka'at und fasst sich kurz und dann setzt man sich hin, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einmal eine Khutba gehalten und dann hat sich jemand, ist jemand in die Moschee gekommen, hat sich direkt hingesetzt und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn erst gefragt, hat er zu ihm gesagt, hast du denn schon 2 Raka'at gebetet? Dann sagte er nein, dann sagte er, dann steh auf und bete 2 Raka'at. Und dann sagte er zu den Leuten, إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ. Wenn jemand von euch zum Freitagsgebet kommt oder am Freitag kommt und der Imam schon gekommen ist, also schon seine Khutba hält, dann soll er 2 Raka'at verrichten. Dieser Hadith bei Bukhari und bei Muslim. Und bei Muslim heißt es zusätzlich وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا, und er soll sich kurz fassen. Klar, weil diese 2 Raka'at muss man verrichten, bevor man sich hinsetzt. Aber man soll sich kurz fassen, weil dann hat man seine Pflicht ja schon erfüllt. Und man ist eigentlich nicht gekommen, um der Khutba zuzuhören. Es sei denn natürlich, das Gebet beginnt schon, dann darf man auf keinen Fall 2 Raka'at beten. Manche Leute, das machen sie aus absoluter Unwissenheit. Jabir, könntest du das Licht anmachen? Barakallahu fik. Manche Leute, das machen sie aus absoluter Unwissenheit. Sie kommen in die Moschee und das Gebet läuft schon, ja, das Fardgebet wird schon verrichtet und dann setzen sie sich irgendwo hinten hin und beten erst noch 2 Raka'at Sunnah oder sowas. Beim Fajr oder anders. Ja. Das ist absolut falsch und dieses Gebet ist absolut ungültig. Er hat gar nichts von seinem Gebet. Weil der Prophet s.a.w. hat genau dieses Gebet verboten, dass man ein Sunnah-Gebet verrichtet, während die anderen schon Fard beten. Was macht denn das für einen Sinn, dass du die Pflicht weglässt und machst etwas Freiwilliges? Ja? Also da wirst du eher noch dafür bestraft, als dass du irgendwas was dafür bekommst. Ja? Und das Gebet ist ungültig. Also wer ein Gebet verrichtet, ein freiwilliges Gebet, obwohl die anderen schon fortbeten, ja, und er muss eigentlich auch fortbeten, dann ist dieses Gebet ungültig. Wie dem auch sei, und hier sehen wir auch, dass die richtigere Ansicht ist, dass man eben erst 2 Raka'at beten muss, auch wenn der Khatib schon die Khutba hält. Ja? Und manche Leute sagen, ja, aber das die Khutba zuhören ist wajib und das 2 Raka'at ist Sunnah. Das spielt gar keine Rolle. Diese Diskussion spielt überhaupt gar keine Rolle, denn wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat, dann gilt das und fertig. Da brauchen wir nicht darüber diskutieren, was Pflicht ist und was nicht Pflicht ist. Und davon abgesehen, dass manche Gelehrte ja gerade durch diesen Hadith abgeleitet haben, dass das 2 Raka'at verrichten, bevor man sich hinsetzt, eine Pflicht ist. Ja? Davon abgesehen. Aber wie ich gesagt, es spielt keine Rolle, weil der Prophet s.a.w. hat ihm der Person gesagt, er soll aufstehen, 2 Raka'at verrichten, dann sich erst hinsetzen. Dann gehört es zum Freitagsgebet, zum Freitagsgebet und zur Khutba, dass man auf keinen Fall reden darf. Man darf auf keinen Fall reden, man darf nicht Salamu alaikum sagen, nicht Wa alaikum as-salam sagen, man darf niemandem sagen, sei ruhig oder weiß nicht was, telefonieren oder sonst irgendwas. Man darf mit niemandem reden. Der Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Wenn der Koran vorgelesen wird, dann hört ihn zu und horcht und seid ruhig, auf dass ihr Erbarmen finden möget. Auf dass ihr Erbarmen, Rahma finden möget. Und manche Mufassirun sagten, mit dem Koran lesen ist hier die Khutba gemeint, weil sie Koran lesen beinhaltet. Genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Quran al-Fajr. Allah spricht über den Koran zur Fajr-Zeit und damit ist das Fajr-Gebet gemeint. Ja? Weil ein Teil des Gebetes ist das Koranlesen und dann wurde eben das gesamte Gebet als Koran bezeichnet. Wie dem auch sei, aber richtiger ist, wallahu a'lam, dass dieser Vers herabgesandt worden ist, weil am Anfang war es so, dass die Leute während dem Gebet geredet haben und es war noch keine Pflicht, dass man eben immer zuhört und haben sich teilweise unterhalten und darauf hat Allah subhanahu wa ta'ala eben diesen Vers herabgesandt, dass man eben, wenn der Koran gelesen wird, im Gebet oder bei der Khutbah oder sonst wo, soll man zuhören, ja, soll man zuhören, auf das man Erbarmen finden möge von Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte in einem Hadith von Abu Huraira bei Bukhari und bei Muslim: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. Wenn du zu deinem Nachbarn, wenn du zu deinem Freund, wenn du zu deinem Nebenan am Freitag sagst, sei ruhig, während der Imam die Khutbah hält, dann hast du gesündigt. Faqad lagaut, al-lagu bedeutet entweder unnützes Gerede oder auch Sünde. Dann hast du eine Sünde verrichtet. Und eine andere Überlieferung, über der es, was es mehr als eine Ansicht gibt, wie ich vorhin gesagt habe, bedeutet es, und wer Lagu macht, das heißt, wer sündigt oder wer etwas Unnützes von sich gibt, für den ist die Freitagsbelohnung also flöten gegangen. Ja? Also er bekommt keine Belohnung mehr oder keine vollständige Belohnung nach einer anderen Ansicht. Und genauso derjenige, der kein Arabisch spricht, darf, oder genauso derjenige, der taubstumm ist, oder besser gesagt, jetzt nicht taubstumm, sondern der nicht hören kann, darf nichts sprechen während der Khutbah. Und wenn er weit weg ist von der Khutbah, ist es auch besser für ihn, wenn er ruhig ist und dies als Gottesanbetung sieht, dass er eben extra für Allah subhanahu wa ta'ala ruhig ist, auch wenn niemand ihn hören könnte deswegen. Aber manche Leute, leider, wenn der Khatib die Khutbah hält, befinden sie sich zum Beispiel bei der Tür draußen und reden weiter und die Leute innen drin hören diese Geräusche von draußen. Und das ist natürlich eine Katastrophe, weil der Sinn des Ganzen ist ja, dass man nicht gestört wird. Dass der Khatib nicht gestört wird, während er seine Khutbah hält. Ja. Aber der Khatib darf sehr wohl jemanden ansprechen. Wenn der Khatib dich anspricht, darfst du auch antworten. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch mit jemandem einmal gesprochen. Einmal kam jemand in die Moschee hinein und hat zum Propheten, also erstmal diese Hadith, die wir erwähnt haben. Der Mann hat sich hingesetzt und hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Khutbah unterbrochen und ihn gefragt, hast du schon 2 Rakat gebetet? Und der Mann sagte nein. Und insofern haben sie miteinander gesprochen und dies ist eine legitime Sache. Und der Mann hat nichts Falsches gemacht. Im Gegenteil, muss er dem Khatib antworten, wenn er mit dir spricht. Oder genauso, wenn es eine Notwendigkeit gibt, wie einmal kam jemand rein und hat zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass eben dass er dringend für sie Dua machen soll, dass es regnet. Ja? Und das war auch während der Khutbah. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam für ihn oder für die Muslime Dua gemacht. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Dua gemacht und noch bevor er den Minbar verlassen hat, noch bevor er von der Redekanzel hinuntergestiegen ist, kam schon, oder ist schon Regenwasser von seinem Bart runtergetropft. Also so schnell hat Allah subhanahu wa ta'ala sein Gebet erhört. Und dies gehört natürlich zu den Wundern, zu den Mu'jizat des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die seine Entsendung beweisen, die sein Prophetentum beweisen. Liebe Geschwister, also auch wenn jemand reinkommt falscherweise und sagt Assalamu alaikum, dürfen wir nicht antworten und sagen Wa alaikum assalam. Beim Freitags-Khutbah, ja. Und auch wenn jemand im Gebet oder während der Khutbah niest und dann sagt er Alhamdulillah und dann musst du normalerweise sagen Yarhamukallah, auch dies machst du nicht und darfst du nicht tun, denn während der Khutbah ist Schweigen angesagt und niemand darf sprechen. Sondern das Maximal, was man tun dürfte, ist jemandem ein Zeichen geben. Ja? sei ruhig oder ähnliches. Aber reden darf man auf keinen Fall oder ein Geräusch machen oder ähnliches. Gut, dann schlage ich vor, dass wir 2 Minuten Pause machen und dann machen wir weiter, inshallah. Barakallahu fikum. Tayyib, bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala khayri khalqillah. So, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass man während der Khutbah nicht reden darf. Genauso wie man während des Gebetes nicht reden darf. Und deswegen sagen manche Leute, die 2 Raka'at, die man normalerweise beim Dhuhr mehr betet, mit der 4 normalerweise, ja, sind stattdessen hört man der Khutbah zu. Okay? Aber das Problem ist, manche Leute verstehen das falsch. Manche Leute denken dann, wenn sie bei der Khutbah nicht dabei waren, dann müssen sie 4 Raka'at beten oder sowas. Ja? Das auf keinen Fall, das stimmt nicht. Sondern wenn man das Freitagsgebet, wenn man nur 1 Raka'a mitgekriegt hat vom Freitagsgebet, dann muss man auch nur 1 Raka'a hinzufügen. Okay? Aber wenn man vom Freitagsgebet keine Raka'a mitgekriegt hat, ja, dann muss man natürlich 4 Raka'at beten. Aber darüber reden wir inshallah noch. Ja? Wie dem auch sei, du darfst auch nicht, wenn jetzt zum Beispiel Spenden gesammelt werden, während der Khutbah, dass man zu diesem Zeitpunkt spendet. Weil all dies lenkt ab von der Khutbah. Und das ist auch nicht Sinn der Khutbah, dass man während der Khutbah Geld sammelt. Kann man auch hinterher machen. Und all, wie gesagt, all dies, weil es Dinge sind, die von der Khutbah abhalten. Khutbah ist die Predigt, die Freitagspredigt hier gemeint. Wenn der Prediger den Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt, den Namen erwähnt, dann darf man den Segensgruß über den Propheten sallallahu alaihi wasallam sprechen. Das heißt, man darf dann sagen, sallallahu ala Muhammad oder sallallahu alaihi wasallam oder Allahumma salli ala Muhammad oder irgendetwas, irgendeine Form dieser die Gebetsform. Aber man sagt es eben nicht laut, denn dadurch würde man die anderen wiederum stören. Ja? Und manche Gelehrte sind sogar der Ansicht, dass man auch dieses sallallahu alaihi wasallam nicht sagen darf, während der Khatib die Khutbah hält. Und sie begründen es damit, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass man nicht einmal jemandem anderes sagen darf, sei ruhig. Ja? Das heißt, angenommen, während dem Freitagsgebet, jemand macht Unruhe. Und du sagst zu ihm, sei ruhig, dann ist es eigentlich eine gute Sache, die du tust. Weil dadurch wird er ruhig und dadurch profitieren alle davon. Nicht einmal das darfst du tun, das ist eine gute Tat. Ja? Das ist eine gute Tat, durch das du etwas Schlechtes vermeidest. Ja? Ein Munkar vermeidest. Und auch dies ist verboten. Haben diese Gelehrte gesagt, wenn das sogar verboten ist, dann darfst du auch erst recht nicht etwas tun, wodurch nicht etwas Schlechtes vermieden wird. Wie du eben, wenn du zum Beispiel sagst, Allahumma salli ala Muhammad. Ja? Aber richtiger ist, wallahu a'lam, dass man das darf und dass dass mit diesen Verboten nicht gemeint ist, dass jede Form von Gerede, sondern eben nur die Form von Gerede, die von der Khutbah ablenkt. Und deswegen hat der Prophet Sassan auch mit dieser einen Person gesprochen, sie hat geantwortet. Und deswegen hat auch, der eine um Regen gebeten beim Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, also hat ihm gebeten, dass er um Regen betet. Und deswegen hat auch der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt, dass man, wenn man zum Jum'a-Gebet 2 Raka'at erst beten soll. Ja? Dann wäre dies auch, das ist ja auch ein deutliches Gerede und du beschäftigst dich ja mehrere Minuten damit etwas anderem als mit der Khutbah. Ja? Und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, er ist derjenige, der uns gesagt hat, dass wenn er sein Name erwähnt wird, dass wir den Segensgruß aussprechen sollen. Und ebenso, deswegen kommen wir nochmal zurück mit dem Niesen. Das heißt, wenn jemand praktisch niest, dann sagt er Alhamdulillah, aber leise für sich und nicht so, dass andere es eben hören können. Ja? Genauso wie man also im Gebet, wenn man die Fatiha liest, liest man sie leise für sich, ohne dass der andere mithört. Genauso sagt man Alhamdulillah und Sallallahu ala Muhammad und Amin beim Dua. Genauso. Denn der Khatib ab und zu macht Dua. Ja? Auf dem Minbar am Freitag. Und dieser Dua, liebe Geschwister, wir haben nicht überliefert bekommen, dass man jeden Freitag zur 2. Khutbah am Ende vor dem Salah Dua macht. Das ist nicht überliefert worden und wer das regelmäßig tut, macht eine Bid'a. Weil der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat das nicht gemacht und wir haben nicht das Recht, etwas Neues zu tun. Sondern was überliefert ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ab und zu Dua gemacht hat, zweifellos. Ja? Und zwar, das sehen wir in dem folgenden Hadith, und zwar, dass Bishr ibn Marwan rafa'a yadayhi yawm al-jum'ati ala al-minbar, fasabbahu ammara ابن رويبة الثقفي رحمه رضي الله عنه وقال ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا وأشار بأصبعه السبابة. Und zwar Bischr ibn Marwan rahimahullah hat an einem Freitag einmal eine Khutba gehalten und dann stand er auf dem Minbar und hat dabei seine Hände gehoben und hat also so Dua gemacht und dann war da Ammara ibn Ruwayba radiallahu anhu dabei und hat angefangen ihn zu beleidigen und ihm gesagt und hat zu ihm gesagt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat nicht mehr gemacht, als dass er seinen Zeigefinger gehoben hat beim Dua. Ja? Also deswegen ist es eine Sunna für den Khatib, wenn er Dua macht, dass er seinen Zeigefinger hebt dabei, aber die Hände so zu heben ist verboten. Und wie gesagt, dieser Hadith gibt das klar deutlich her, dass ein Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam, guckt, wie er das verstanden hat, dass man etwas nur so machen darf, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat und nicht etwas hinzufügen darf. Und jetzt seht ihr die Unwissenheit der meisten Khutaba heutzutage, die diese Sunna nicht kennen. Vergesst die Sunna mit dem Finger, aber wenigstens eine verbotene Sache unterlassen. Ja? Wofür sie, wenn ein Sahabi da wäre, sie beleidigt würden von diesem Sahabi. Das muss ich mal durch den Kopf gehen lassen. Ja? Und dann sagen wir, was soll's, ist doch nicht schlimm, ich heb nur die Hände. Auf jeden Fall, dieser Hadith ist sahih und er ist bei An-Nasai überliefert worden. Und dieser Hadith, was uns jetzt in diesem Zusammenhang noch mehr interessiert ist, dass er eben beweist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sehr wohl Dua gemacht hat, ja, aber nicht unbedingt immer in der zweiten Khutbah und immer am Ende, ja, sondern wenn er Dua gemacht hat, dann sagt man eben Amin und wieder gesagt leise für sich selbst. Und derjenige, der Amin sagt, liebe Geschwister, ist so, als hätte er Dua gemacht. Ist so, als hätte er Dua gemacht. Denn im Koran hat Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, dass Musa alaihi salam Dua gemacht hat zu Allah subhanahu wa ta'ala und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, dass er das Bittgebet, den Dua von den beiden, von euch beiden erhört hat, von Musa und Harun. Und Harun hat eben nicht Dua mitgesprochen, sondern Harun hat nur Amin gesagt. Und das beweist, dass derjenige, der Amin sagt, ist so, als hätte er mit Dua gemacht. Ja. Des Weiteren, liebe Geschwister, ist es verboten, dass man am Freitag sich durch die Reihen drängelt, um einen Platz unbedingt zu kriegen, der vorne ist, man hätte früher kommen müssen. Aber wenn jemand zum Beispiel, die Moschee ist voll und der drängt sich durch die Reihen, weil er vorne irgendwie eine Lücke sieht und so, und dann geht er durch die Reihen durch und so weiter und so fort und stört jeden Einzelnen, der gerade der Khutbah zuhört, das ist eine Sache, die man nicht tun darf. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat das gesehen. Ich lese mal die Überlieferung vor von Ubaidullah ibn Yusr radiallahu anhu, قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت. Ubaidullah ibn Yusr radiallahu anhu berichtet, dass ein Mann am Freitag kam und sich durch die Reihen gedrängelt hat, während der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Predigt gehalten hat. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, setz dich hin, denn du hast uns gestört. Du hast uns schon gestört. Der Hadith ist unter anderem bei Abu Dawud und der Hadith ist sahih. Deswegen, wenn man unbedingt in der ersten Reihe sein möchte und die Gebete der Engel erhalten möchte, dann soll man eben früh kommen und nicht spät kommen, dann die Leute noch stören, auch noch zusätzlich. Also erstens kommt man zu spät und zweitens stört man auch die Leute. Weiterhin, liebe Geschwister, manche Leute machen etwas, was auch nicht in Ordnung ist, sondern eben falsch ist. Als Khatib sind sie oben auf der Kanzel und sagen zu den Leuten, Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja? Dann sagen alle, Sallallahu alaihi wasallam. Also er ruft sie auf, er sagt zu ihnen, spricht den Gruß aus. Normalerweise ist das nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache, sie sollen zuhören. Und wenn er zufälligerweise den Namen erwähnt, dann sollen sie eben den Salah aussprechen. Aber dass er es extra noch absichtlich sagt, wo es sowieso eine zweifelhafte Sache ist, wo manche gerade sowieso der Ansicht sind, dass man es gar nicht tun darf. Wie gesagt, das gehört zur Unwissenheit und gehört zur Al-Ibtida', zur Einführung von Neuerungen in der Religion, die überhaupt nicht dann gar nicht zu suchen haben. Wenn man also reinkommt, begrüßt man nicht, betet zwei Rak'at kurz, setzt sich hin und hört sofort zu und begrüßt nicht etwa noch den nebenan oder so etwas, was auch teilweise passiert. Und wenn du dann, wie heißt das, noch mit dem Boden rumspielst und mit der Kleidung und deinem Bart oder mit Händen oder sowas, all dies ist wirklich eine Katastrophe, die Geschwister, weil das ist eine Sünde. Und Medward, das tut, dem ist wirklich angedroht, dass er nichts bekommt, keine Belohnung bekommt. Der Gesandte Allah sagte, man massa al-hasa faqad lagha. Wer mit den Kieselsteinen spielt, der hat gesündigt. Und der Hadith hat Al-Bayhaqi und Ibn Abdul Barr und Ibn al-Arabi, alle haben ihn als sahih eingestuft. Und ebenso soll man nicht links und nach rechts gucken und sich abwenden. Der Khatib ist vorne. Guck den Khatib an. Guck den Khatib an. Die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn er auf dem Minbar stand, haben sie ihre Gesichter in seine Richtung gewendet. Ja? Das heißt, dreh dich um mit dem Körper, guck den Khatib an, guck nicht jemand anderes an. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أقبلنا بوجوهنا إليه. Der Prophet صلى الله عليه وسلم, einige seiner Freunde sagten, wenn der Prophet صلى الله عليه وسلم auf den Minbar gestiegen ist, dann haben wir uns ihm zugewendet. Ja. Aber vor der Khutba, nach der Khutba, zwischen den beiden Khutbas darf man reden. Ja, darf man reden, aber natürlich sollte man, wenn man schon was sagt, dass man möglichst etwas Sinnvolles sagt. All diese Sachen, liebe Geschwister, aufgrund der Vorzüglichkeit dieses gewaltigen Tages, an dem der Mensch an seinen Schöpfer erinnert wird, an dem Koran gelesen wird, an dem man Aussprüche des Propheten sallallahu alaihi wasallam hört, an dem man von jemandem, der besser Bescheid weiß als die anderen, geleitet wird und zum Guten aufgerufen wird, an dem man an den jüngsten Tag erinnert wird. Dieser Tag, liebe Geschwister, verdient es, dass man sich für diesen Tag schick macht, sei es innerlich als auch äußerlich, dass man sich die Zeit nimmt, genauso wie wenn man zu einer Einladung eingeladen würde, bereitet man sich eben auf diesen Tag genauso gut vor und noch besser. Manche Leute, während der Khatib die Khutbah halten und der Khatib erwähnt zum Beispiel irgendwas über die Hölle, über Jahannam, dann sagen sie laut A'udhu Billah. Oder wenn sie irgendwas über das Paradies erwähnen, dann sagen sie, oh Allah, gib mir das Paradies bitte. Oder irgendetwas sagen sie laut vor sich hin, ich weiß nicht, was der Sinn ist, warum du etwas laut sagst. Wenn du wirklich etwas von Allah verlangst und Ikhlas hast, sag es für dich leise zwischen dir und Allah, sodass keiner davon was mitbekommt. Das Freitagsgebet ist eine Pflicht, die nicht eine neue Pflicht ist neben dem Dhuhr-Gebet, sondern das Freitagsgebet findet statt dem Dhuhr-Gebet. Das heißt, wer Freitagsgebet verrichtet kein Dhuhr-Gebet. Und wer ein Dhuhr-Gebet zusätzlich verrichtet, begeht eine Bid'ah. Das Dhuhr-Gebet findet nicht statt, sondern es findet ein Freitagsgebet statt. Ja? Und Umar ibn Khattab, bei ihm ist überliefert, dass er gesagt hat, Salatul Jumu'ati raka'atan tamamun ghayru qasrin ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, das Freitagsgebet besteht aus zwei Raka'at. Das sind vollständig, das Gebet ist vollständig mit zwei Raka'at und nicht irgendwie abgekürzt. Ja, dies ist durch die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. In diesen zwei Raka'at liest der Imam auch laut, wie Alhamdulillah es überall gemacht wird. Und das Freitagsgebet unterscheidet sich vom Dhuhr-Gebet in vielen Dingen. Und es ist sicherlich besser und wertvoller als das Dhuhr-Gebet. Und weil natürlich, wenn man das Freitagsgebet unterlässt, gibt es mehr Androhungen als beim Dhuhr-Gebet. Und man darf auch nicht sagen, ich bete statt dem Freitagsgebet das Dhuhr-Gebet. Wenn man das Freitaggebet verrichten muss. Man muss das Freitaggebet verrichten. Das Freitaggebet, liebe Geschwister, ist Pflicht für bestimmte Kategorien von Menschen. Und zwar aber nicht für alle, sondern allgemein für jeden Muslim, bis auf folgende. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte im Hadith, الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, das Freitagsgebet ist Pflicht in der Gemeinschaft zu verrichten für jeden Muslim, bis auf vier: ein Sklave, eine Frau, ein Kleinkind und jemand, der krank ist. Und darauf aufbauend haben die Gelehrten natürlich noch andere Gruppen erwähnt, die eine Entschuldigung haben, wie zum Beispiel ein Wächter oder ein Arzt, der aufgrund Notwendigkeit jetzt nicht weggehen kann, und genauso eine Krankenschwester, die eben den Kranken nicht, Krankenschwester nicht, Frau muss sowieso nicht, ja, aber sollte es sowas wie einen Krankenbruder geben, der darf nicht, ist auch befreit. Und in einer anderen Version sagte der Prophet Rawahul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim, das Gehen zum Freitagsgebet ist Pflicht für jeden Erwachsenen. Und jeden Erwachsenen, islamisch gesehen Erwachsenen, und der Hadith ist bei Nasa'i und bei Abu Dawud, der Hadith ist ebenfalls sahih. Ja? Wir werden beim nächsten Mal inshallah noch weiter darauf hineingehen, weil wir brauchen auf jeden Fall mindestens noch eine Sitzung über das Freitagsgebet. Wenn wir noch weiter darauf eingehen, für wen es Pflicht ist und für wen es nicht Pflicht ist. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.